Nordpolwind heilt dort die Wellen. Und aus den Tiefen die Ungetüme, die dort geschrieben. Haifisch und Krokodile kommen. Nicht so gefährlich ist das Wilde, erzürnte mir und der trotzige Wald, als mein jetziger Aufenthalt. Viel grimmere, schlimmere Besten enthält Paris, die leuchtende Hauptstadt der Welt.